Lass mich rennen, raus ist kalt und ich hab keiner, der mich halt. Ich steh vor der Tür und weiß nicht wohin. Lass mich doch rennen. Ich weiß, ich war schon lange nicht mehr bei dir und deshalb bist du mir fies. Doch der Punkt war erreicht, wo jedes Wort zu viel ist. Jetzt ist Winter und ich bin allein. Die gute Idee sind alle hin. Und ich brauch jemanden, der mal zuhört. Ach, wenn ich nichts wissen kann, der noch mal lohnt. Ach, wenn ich nichts wissen tut. Und wenn ich falle, der mir dann Halt gibt. Lass mich rennen, raus ist kalt. Ich hab keiner, der mich halt. Ich steh vor dir und weiß nicht wohin. Lass mich doch rennen. Lass mich rennen, draußen ist kalt.